1972. Todesursache: Aktion Leben. Demonstrationen für die Abschaffung des Paragraphen 144, der Abtreibung unter Strafe stellt. Die Neufassung des Strafrechts, die den Schwangerschaftsabbruch in den ersten 3 Monaten straffrei lässt, wird 1973 gegen die Stimmen von ÖVP und FPÖ vom Parlament beschlossen.